Ich bin Mutter von 2 Kindern und eine treue Seele. Ich bin gebürtiger Rheinländer und Dortmund-Fan. Ich arbeite als Anwältin und bin eine untypische Waage. Doch wenn wir nur mit diesen feststehenden Identitätsparametern unseres Seins antworten, beantworten wir genau genommen nicht die Frage, wer wir sind, sondern die Frage, was wir sind. Wir antworten, dass wir Perseus Schiff sind, aber nicht, inwiefern wir Perseus Schiff sind. Um dieses Ich zu erfassen, unterscheidet Ricoeur daher zwischen 2 Arten einer Identität, dem Konzept derselbe, idem, zu sein und dem man selbst, ipse, zu sein. Gleichheit oder relative Gleichbleibung, das idem also, lässt sich zum Beispiel bei Gegenständen gut definieren, wobei es dennoch kompliziert werden kann, wie wir beim Schiff von Perseus gesehen haben. Bei einem Individuum kommt jedoch noch die Selbstreflexion über diese eigene angestrebte Kohärenz hinzu, die dazu führt, dass wir dazu lernen, was wiederum dazu führt, dass wir uns eben doch verändern. Über unsere eigene Kohärenz nachdenken zu wollen, löst eben genau diese auf. Für Ricoeur drückt sich das darin aus, dass wir als Menschen versuchen, anderen eine Kohärenz unserer selbst anzubieten. Das, was die dialektische Beziehung der beiden Pole idem und ipse aufrecht erhält, ist das narrative Selbst. Diese Vorstellung basiert auf der Idee, dass sich jedes Individuum erst konstituiert, indem es immer wieder neu von sich erzählt. Es ist keine objektive Geschichte, sondern eine, die ich als Autor und Leser meines eigenen Lebens über mich selbst erzähle. Die persönliche Identität konstituiert sich also im Zuge der von ihr produzierten, immer wieder integrierten Narrative. Dabei ist das Selbst weit davon entfernt, sich in einem harten Kern zu fixieren. Vielmehr wird es durch seine eigenen Erzählungen, aber auch durch die von der Tradition oder der Literatur überlieferten und ihm übergestülpten Narrative transformiert und strukturiert dabei ständig die gesamte persönliche Geschichte um. Indem er, der Mensch, das Ziel des realen Lebens narrativiert, gibt er ihm die erkennbaren Züge von geliebten oder geachteten Figuren, schreibt Ricoeur in seinem Buch »Das Selbst als ein anderer«.